NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 17. von 32 Abschnitten. Wir sind im dritten Teil des autobiografischen Buches angelangt, das Moritz 1786 veröffentlichte, als getreue Darstellung der Szenen seiner Jünglingsjahre, welche anderen, so der Autor in einer Vorbemerkung, vielleicht zur Lehre und Warnung dienen kann. Und weiter? Vielleicht enthält auch diese Darstellung manche nicht ganz unnütze Winke für die Lehrer und Erzieher, woher sie Veranlassung nehmen könnten, in der Behandlung mancher ihrer Zöglinge behutsamer und in ihrem Urteil über dieselben gerechter und billiger zu sein. Mit dem Anfang des dritten Teils beginnt der eigentliche Roman von Anton Reisers Leben, nämlich seine oder Moritz des Autors Wanderungen, die ihn in die Nähe verschiedener Schauspielgesellschaften führen, ganz ähnlich dem Wilhelm Meister in Goethes Roman. Aber aus Reiser wird niemals ein wirklicher Schauspieler werden. Über seinen Hang zur Gefühlsübersteigerung und heuchlerischer Verstellung gibt uns der Autor genaue Auskunft. An Pastor Marquardt, der sich wieder um den gefährdeten Schüler kümmert, scheitert Reiser mit seinen Verstellungskünsten. Marquardt reißt ihn aus seiner eingebildeten Roman- und Komödienwelt, kümmert sich um die Tilgung seiner Schulden und um eine neue Unterkunft bei einem Schneider. Seit einem Jahr führt Anton Tagebuch, das aber nur alltägliche Dinge verzeichnet. Den Einfluss der äußeren, wirklichen Vorfälle auf den inneren Zustand seines Gemüts zu beobachten, verstand Reiser damals noch nicht, schreibt Moritz 1786 in der Haltung eines psychologisch erfahrenen Arztes, der seinen Patienten beschreibt und diagnostiziert. Doch muss man sich hüten, den Roman nur als Krankengeschichte zu lesen. Denn der Roman, schrieb Ernst-Peter Wickenberg, leistet etwas, das in der Darbietung der Krankengeschichte nicht aufgeht. Er bietet selber eine Interpretation. In dem Buch ist nicht nur die Rede von einer Figur, von ihrem Leiden und von ihren Versuchen, diesem Leiden zu entkommen. Hier ist zugleich ein Bemühen am Werk, das dargestellte Leiden zu deuten. Zurück zu dem 16-jährigen Anton Reiser, Moritz Romanheld, dem es nicht gelingt, Achtung und Liebe der Menschen zu gewinnen. Ein für ihn einsames Jahr geht vorüber und Anton, hieß es zuletzt, wünschte nichts sehnlicher, als dass es bald Sommer sein möge, um auf dem Boden, wo sein Bette stand, den ganzen Tag allein zubringen zu können. Und da nun dieser sehnlich gewünschte Sommer kam, so genoss er nun auch zuallererst die Wonne des einsamen Studierens. Er lieh sich seit einiger Zeit wieder Bücher vom Antiquarius, aber sein Geschmack fiel nun auf lauter wissenschaftliche Bücher. Seine Romanen- und Komödienlektüre hatten seit jener schrecklichen Epoche seines Lebens gänzlich aufgehört. Hören Sie wieder Peter Lieck. Sobald die Luft nun anfing warm zu werden, eilte er auf seinen Boden und brachte da die vergnügtesten Stunden seines Lebens mit Lesen und Studieren zu. Er hatte sich von dem Bücherantiquarius unter anderem Gottscheds Philosophie geliehen, und so sehr auch in diesem Buche die Materien durchwässert sind, so gab doch dies seiner Denkkraft gleichsam den ersten Stoß. Er bekam dadurch wenigstens eine leichte Übersicht aller philosophischen Wissenschaften, wodurch sich die Ideen in seinem Kopfe aufräumten. Sobald er dies merkte, nahm auch sein Eifer, die Sache bald zu übersehen, mit jedem Tage zu. Er sah, dass das bloße Lesen nichts half. Er fing also an, sich auf kleinen Blättchen schriftliche Tabellen zu entwerfen, wo er das Detail immer dem Ganzen gehörig unterordnete und sich auf die Weise einen anschaulichen Begriff davon zu machen suchte. Das simple Abschreiben des Hauptinhalts brachte für ihn schon ein vorzügliches Interesse in die Sache. Denn indem er nun das Blatt, auf welches er die in dem Buche enthaltenen Materien niedergeschrieben hatte, beim Lesen des Buches vor sich hinlegte, erhielt er dadurch den Vorteil, dass er bei dem Einzelnen nie das Ganze aus den Augen verlor, welches doch beim philosophischen Denken immer ein Haupterfordernis ist und auch die größte Schwierigkeit macht. Alles, was er noch nicht durchdacht hatte, lag auf dieser Karte wie ein unbekanntes Land vor ihm, welches genauer kennenzulernen er eine ordentliche Sehnsucht empfand. Die Umrisse, das Fachwerk, war durch die allgemeine Übersicht des Ganzen einmal in seiner Seele gemacht. Er strebte nun, von den Lücken, die er erst jetzt empfinden konnte, eine nach der anderen auszufüllen. Und dasjenige, was ihm erst bloße, leere Namen gewesen waren, wurden nun allmählich vollgefüllte, deutliche Begriffe. Und wenn er nun eben den Namen wieder las oder wieder dachte und ihm auf einmal alles so licht und helle wurde, was ihm vorher dunkel und verworren gewesen war, so bemächtigte sich seiner ein so angenehmes Gefühl dabei, als er noch nie empfunden hatte. Er schmeckte zuerst die Wonne des Denkens. Die immerwährende Begierde, das Ganze bald zu überschauen, leitete ihn durch alle Schwierigkeiten des Einzelnen hindurch. In seiner Denkkraft ging eine neue Schöpfung vor. Es war ihm, als ob es erst in seinem Verstande dämmerte und nun allmählich der Tag anbräche und er sich an dem erquickenden Lichte nicht satt sehen könnte. Er vergaß hierüber fast Essen und Trinken und alles, was ihn umgab, und kam unter dem Vorwande von Kränklichkeit in einer Zeit von 6 Wochen fast gar nicht von seinem Boden herunter. In dieser Zeit saß er vom Morgen bis an den Abend mit der Feder in der Hand bei seinem Buche und ruhete nicht eher, bis er vom Anfang bis zum Ende durch war. Was hierbei seinen Eifer nie erlöschen ließ, war, wie schon gesagt, das beständige Vor-Augen-Halten des Hauptinhalts und das immerwährende Unterordnen und Klassifizieren der Materien in seinem Kopfe sowohl als auf dem Papiere. Er brachte also diesen Sommer, ungeachtet seine äußeren Verhältnisse sich eben nicht sehr verbessert hatten, doch ziemlich vergnügt zu. Wenigstens musste er die einsamen Stunden, welche er auf dem Boden zubrachte, immer unter die glücklichsten seines Lebens zählen. Auch war er überhaupt von nun an minder unglücklich, weil seine Denkkraft angefangen hatte, sich zu entwickeln. Wo er ging und stund, da meditierte er jetzt, statt dass er vorher bloß fantasiert hatte. Und seine Gedanken beschäftigten sich mit den erhabensten Gegenständen des Denkens, mit den Vorstellungen von Raum und Zeit, von der höchsten vorstellenden Kraft und so weiter. Allein schon damals war es ihm oft, wenn er sich eine Weile im Nachdenken verloren hatte, als ob er plötzlich an etwas stieße, das ihn hemmte und wie eine bretterne Wand oder eine undurchdringliche Decke auf einmal seine weitere Aussicht schloss. Es war ihm dann, als habe er nichts gedacht als Worte. Er stieß hier an die undurchdringliche Scheidewand, welche das menschliche Denken von dem Denken höherer Wesen verschieden macht, an das notwendige Bedürfnis der Sprache, ohne welche die menschliche Denkkraft keinen eigenen Schwung nehmen kann, und welche gleichsam nur ein künstlicher Behelf ist, wodurch etwas dem eigentlichen reinen Denken, wozu wir dereinst vielleicht gelangen werden, Ähnliches hervorgebracht wird. Die Sprache schien ihm beim Denken im Wege zu stehen. Und doch konnte er wieder ohne Sprache nicht denken. Manchmal quälte er sich stundenlang zu versuchen, ob es möglich sei, ohne Worte zu denken. Und dann stieß ihm der Begriff vom Dasein als die Grenze alles menschlichen Denkens auf. Da wurde ihm alles dunkel und öde, da blickte er zuweilen auf die kurze Dauer seiner Existenz und der Gedanke oder vielmehr Ungedanke vom Nichtsein erschütterte seine Seele. Es war ihm unerklärlich, dass er jetzt wirklich sei und doch einmal nicht gewesen sein sollte. So irrte er ohne Stütze und ohne Führer in den Tiefen der Metaphysik umher. Manchmal, wenn er itzt im Chore sang und statt dass seine Mitschüler sich miteinander unterredeten, einsam vor sich wegging und diese dann hinter ihm her sagten, da geht der Melancholikus, so dachte er über die Natur des Schalles nach und suchte zu erforschen, was sich dabei mit Worten nicht ausdrücken ließ. Dies trat nun in die Stelle seiner vorigen romantischen Träume, womit er sich sonst so manche trübe Stunde verfantasiert hatte, wenn er an einem traurigen Wintertage im Schnee und Regen im Chore sang. Er liehe sich nun von dem Bücherantiquarius Wolfs Metaphysik und las auch die nach der einmal angefangenen Weise durch. Und wenn er nun zu dem Schuster Schanz kam, so war der Stoff zu ihren philosophischen Gesprächen weit reichhaltiger wie vorher. Und sie kamen von selbst auf alle die verschiedenen Systeme, welche von den Weltweisen der alten und neueren Zeiten vorgetragen und immer von einer unzähligen Menge nachgebetet sind. Während der Zeit war nun auch der Direktor Ballhorn, von dessen Freundschaft Reiser so viel gehofft hatte und so sehr er in seiner Hoffnung getäuscht war, nach einer kleinen Stadt nicht weit von Hannover als Superintendent befördert worden und ein anderer namens Schumann an dessen Stelle gekommen. Diese Veränderung interessierte Reisern eben nicht sehr, der damals an nichts als an seine Metaphysik dachte. Der neue Direktor war ein alter Mann, welcher aber Erkenntnisse und viel Geschmack besaß und von Pedanterei, welches bei alten Schulmännern ein so seltener Fall ist, ziemlich frei war. Während dieser Veränderung fielen eine große Menge Schulstunden ohnedem aus. Reisers Versäumnis wurde also ebenso merklich nicht. Und wenn nun ja eine Versäumnis von öffentlichen Schulstunden gut genutzt worden ist, so war es die seinige, in welcher er in Zeit von ein paar Monaten mehr tat und sein Verstand mit weit mehr Begriffen als seine ganzen akademischen Jahre hindurch bereichert wurde. Nie hörte er wenigstens den ganzen Kursus der Philosophie so ausführlich wieder vortragen, als er ihn damals für sich durchdacht hatte. Auch die übrigen Wissenschaften als Dogmatik, Geschichte und so weiter hörte er nie auf der Universität so ausführlich wieder, als er sie zum Teil in Hannover auf der Schule gehört hatte. Er hatte in seiner Jugend keinen Unterricht als im Rechnen und Schreiben genossen, welcher itzt fast gänzlich für ihn verloren ging, weil er das Rechnen nicht zu üben Gelegenheit hatte und seine Hand durch das Nachschreiben verdarb. Nun fügte es sich, dass er einige Informationen im Schreiben bekam, die ihm zwar wenig oder gar nichts einbrachte, wobei er aber doch merklich seine Hand übte. Da er nun wieder anfing, die Schularbeiten mitzumachen und dem Rektor seine Exerzitien brachte, so wunderte sich dieser sehr über die Verbesserung seiner Hand und gab ihm sogleich etwas abzuschreiben, welches aber dort im Hause geschehen musste, so dass er auf die Weise wieder Zutritt zu dem Rektor erhielt, welches ihn denn auch mit einiger Hoffnung sich wieder in Kredit zu setzen belebte, die aber bald niedergeschlagen wurde, da sein Vater einmal nach Hannover herüberkam und der Pastor Marquardt demselben keinen anderen Trost gab, als dass sein Sohn ein Schlingel sei, aus dem nie etwas werden würde. Da sein Vater wieder wegreiste, begleitete er ihn bis vors Tor hinaus, und hier war es, wo ihm derselbe die tröstlichen Worte des Pastor Marquardt hinterbrachte und ihm dabei die bittersten Vorwürfe machte, dass er die Wohltaten, welche man ihm erwiesen, so schlecht erkennte, wobei er ihn zugleich auf den Rock, den er trug, verwies und ihm diesen als ein unverdientes Geschenk von seinen Wohltätern schilderte. Dies Letztere brachte Reisern auf, denn der Rock, welcher von grobem grauem Tuch war, das ihm ein völliges Bedientenansehen gab, war ihm immer verhasst gewesen, und er ließ sich daher gegen seinen Vater verlauten, dass ein solcher Bedientenrock, den er zu seinem Ärger tragen müsse, eben kein großes Gefühl von Dankbarkeit bei ihm erwecken könne. Darüber geriet sein Vater, dem die Grundsätze von der Demütigung und Ertötung alles Stolzes und Eigendünkels aus den Schriften der Madame Guillon heilig waren, in eine Art von Wut, drehte sich schnell von ihm und gab ihm seinen Fluch auf den Weg. Reiser wurde ebenfalls hierdurch in einen Zustand versetzt, worin er sich noch nie befunden hatte. Alles, was er bisher von seinem widrigen Schicksal gelitten und geduldet hatte, und dass nun auch sein Vater sogar ihn von sich stieß und ihm seinen Fluch gab, fuhr ihm auf einmal durch die Seele. Er stieß, indem er nach der Stadt zurückging, laute Gotteslästerungen aus und war der Verzweiflung nahe. Er wünschte sich wirklich, vom Erdboden verschlungen zu sein. Und der Fluch seines Vaters schien ihn im Ernst zu verfolgen. Dies hemmte wieder auf eine Weile alle seine guten Vorsätze und seinen bisher freiwillig ununterbrochenen Fleiß. Der Sommer ging nun zu Ende, und ein anhaltender körperlicher Schmerz fing nun öfter wieder an, seinen Geist niederzudrücken. Er hatte von dieser Zeit an unaufhörliches Kopfweh, welches ein ganzes Jahr anhielt, so dass fast kein Tag und keine Stunde dazwischen ausfiel, wo er sich von diesem fortdauernden Schmerz befreit gefühlt hätte. Der Schneider, bei dem er nun ein Jahr gewohnt hatte, sagte ihm auch das Logis auf, und er zog in einer abgelegenen Straße bei einem Fleischer ins Haus, wo noch einige Schüler nebst ein paar gemeinen Soldaten im Quartier lagen. Er musste sich hier auch mit unten in der Stube aufhalten und seine Einrichtung mit dem Klavier und dem Bücherbrette darunter blieb, wie vorher. Statt des Bodens aber erhielt er oben ein kleines Kämmerchen, wo er mit noch einem Chorschüler schlief und im Sommer, wenn es warm war, jeder für sich allein sein konnte. Der Umgang mit seinem Wirt, dem Fleischer, mit den beiden Soldaten, die dort im Quartier lagen, und ein paar lüderlichen Chorschülern, die noch nebst ihm da wohnten, konnte zur Bildung und Verfeinerung seiner Sitten eben nicht viel beitragen. Alles versammelte sich im Winter des Abends in der Stube, und weil er bei dem Geräusch und Lärmen doch nicht arbeiten konnte, so mischte er sich lieber mit unter den Haufen und amüsierte sich mit den Leuten, die nun einmal den nächsten Kreis um ihn her ausmachten, so gut er konnte. Ungeachtet seiner immerwährenden Kopfschmerzen arbeitete er doch auch, so oft er nur ein wenig in Ruhe sein konnte, für sich und lernte auf die Weise in Zeit von einigen Wochen Französisch, indem er sich einen lateinischen Terenz mit der französischen Übersetzung lieh und sich täglich ununterbrochen selbst eine Lektion gab. Er kam dadurch wenigstens so weit, dass er von der Zeit an jedes französische Buch ziemlich verstehen konnte. Da sich indes sein äußerer Zustand nicht verbesserte und überdem noch körperlicher Schmerz ihn unaufhörlich drückte, so versetzte ihn dies in eine Seelenstimmung, wo ihm Youngs Nachtgedanken, die er damals zufälligerweise erhielt, eine höchst willkommene Lektüre waren. Es deuchte ihm, als fände er hier alle seine vorigen Vorstellungen von der Nichtigkeit des Lebens und der Eitelkeit aller menschlichen Dinge wieder. Er konnte sich nicht satt in diesem Buche lesen und lernte die Gedanken und Empfindungen, welche darin herrschen, beinahe auswendig. Die einzige Linderung bei seinen Kopfschmerzen war, wenn er ausgestreckt rücklings auf dem Bette liegen konnte. In dieser Stellung blieb er denn oft ganze Tage lang und las. Dies war der einzige ihm übrig gebliebene Genuss des Lebens, an dem er sich noch festhielt. Da sonst die tötendste Langeweile ihm das elende Leben, was er noch fortschleppte, unerträglich gemacht haben würde. Um sich nun zuweilen dem Geräusch, das ihn umgab, zu entziehen, scheute er manchmal weder Regen noch Schnee, sondern machte des Abends, wenn es dunkel wurde und er sicher war, dass er von niemandem gesehen noch von irgendeinem Menschen würde angeredet werden, einen Spaziergang auf dem Walle um die Stadt. Und bei diesen Spaziergängen war es, wo sich sein Geist immer etwas wieder ermannte und ein Funke von Hoffnung, sich aus seinem schrecklichen Zustand herauszuarbeiten, in seiner Seele wieder emporglimmte. Wenn er dann auf den Straßen, die an den Wall grenzten, in den Häusern Licht angesteckt sah und sich nun dachte, dass in jeder erleuchteten Stube, deren in einem Hause oft so viele waren, eine Familie oder sonst eine Gesellschaft von Menschen oder ein einzelner Mensch lebte, und dass eine solche Stube also in dem Augenblick die Schicksale und das Leben und die Gedanken eines solchen Menschen oder einer solchen Gesellschaft von Menschen in sich fasste, und dass er auch nun nach dem vollendeten Spaziergange in eine solche Stube wieder zurückkehren würde, wo er gleichsam hingebannt und wo der eigentliche Fleck seines Daseins wäre, so brachte dies bei ihm zuerst eine sonderbare, demütigende Empfindung hervor, als sei nun sein Schicksal unter diesem unendlichen, verwirrten Haufen sich einander durchkreuzender menschlicher Schicksale gleichsam verloren und werde dadurch klein und unbedeutend gemacht. Dann erhoben aber auch eben diese Lichter in den einzelnen Stuben in den Häusern am Walle zuweilen seinen Geist wieder, wenn er einen Überblick des Ganzen daraus schöpfte und sich aus seiner eigenen kleinen, einengenden Sphäre, wodurch er sich unter allen diesen im Leben unbemerkten und unausgezeichneten Bewohnern der Erde mit verlor, herausdachte und sich ein besonderes, ausgezeichnetes Schicksal prophezeite, wovon die süße Vorstellung, indem er dann mit schnellen Schritten vorwärts ging, ihn aufs Neue mit Hoffnung und Mut belebte. Eine Reihe erleuchteter Wohnzimmer in einem fremden, ihm unbekannten Hause, wo er sich eine Anzahl Familien dachte, von deren Leben und Schicksalen er ebenso wenig als sie von den seinigen wusste, hat nachher beständig sonderbare Empfindungen in ihm erweckt. Die Eingeschränktheit des einzelnen Menschen ward ihm anschaulich. Er fühlte die Wahrheit, man ist unter so vielen Tausenden, die sind und gewesen sind, nur einer. Sich in das ganze Sein und Wesen eines anderen hineindenken zu können, war oft sein Wunsch. Wenn er so auf der Straße zuweilen dicht neben einem ganz fremden Menschen herging, so wurde ihm der Gedanke der Fremdheit dieses Menschen, der gänzlichen Unbewusstheit des einen von dem Namen und Schicksalen des anderen so lebhaft, dass er sich, so dicht es der Anstand erlaubte, an einen solchen Menschen andrängte, um auf einen Augenblick in seine Atmosphäre zu kommen und zu versuchen, ob er die Scheidewand nicht durchdringen könnte, welche die Erinnerungen und Gedanken dieses fremden Menschen von den seinigen trennte. Noch eine Empfindung aus den Jahren seiner Kindheit ist vielleicht nicht unschicklich, hier herangezogen zu werden. Er dachte sich damals zuweilen, wenn er andere Eltern als die seinigen hätte und die seinigen ihn nun nichts angingen, sondern ihm ganz gleichgültig wären. Über den Gedanken vergoss er oft kindische Tränen. Seine Eltern mochten sein, wie sie wollten, so waren sie ihm doch die Liebsten, und er hätte sie nicht gegen die vornehmsten und gütigsten vertauscht. Aber zugleich kam ihm auch schon damals das sonderbare Gefühl von dem Verlieren unter der Menge, und dass es noch so unzählig viele Eltern mit Kindern außer den seinigen gab, worunter sich diese wieder verloren. So oft er sich nachher in einem Gedränge von Menschen befunden hat, ist eben dies Gefühl der Kleinheit, Einzelheit und fast dem Nichtsgleichen Unbedeutsamkeit in ihm erwacht. Wie viel ist des mir gleichen Stoffes hier? Welch eine Menge von dieser Menschenmasse, aus welcher Staaten und Kriegsheere sowie aus Baumstämmen Häuser und Türme gebaut werden. Das waren ungefähr die Gedanken, die damals ein dunkles Gefühl in ihm hervorbrachten, weil er sie nicht in Worte einzukleiden und sie sich nicht deutlich zu machen wusste. Einmal, da 4 Missetäter auf dem Rabensteine vor Hannover geköpft wurden, ging er unter der Menge von Menschen mit hinaus und sah nun 4 darunter, welche aus der Zahl der übrigen ausgetilget und zerstückt werden sollten. Dies kam ihm so klein, so unbedeutend vor, da der ihn umgebenden Menschenmasse noch so viel war, als ob ein Baum im Walde umgehauen oder ein Ochse gefällt werden sollte. Und da nun die Stücken dieser hingerichteten Menschen auf das Rad hinaufgewunden wurden und er sich selbst und die um ihn herstehenden Menschen ebenso zerstückbar dachte, so wurde ihm der Mensch so nichtswert und unbedeutend, dass er sein Schicksal und alles in dem Gedanken von tierischer Zerstückbarkeit begrub und sogar mit einem gewissen Vergnügen wieder zu Hause ging und seinen Haarteig auf dem Wege verzehrte, denn es war damals gerade sein schreckliches Vierteljahr, wo er manche Tage bloß von diesem Teige lebte. Nahrung und Kleidung war ihm gleichgültig, sowie Tod und Leben. Ob nun eine solche bewegliche Fleischmasse, deren es eine so ungeheure Anzahl gibt auf der Welt, mehr umhergeht oder nicht. Denn er konnte sich nicht enthalten, sich immer an den Platz der zerstückten und den Stücken auf das Rad gewundenen, hingerichteten Missetäter zu stellen und dachte dabei, was schon Salomo gedacht hat. Der Mensch ist wie das Vieh. Wie das Vieh stirbt, so stirbt er auch. Wenn er von dieser Zeit an ein Tier schlachten sah, so hielt er sich immer in Gedanken damit zusammen. Und da er es bei dem Schlechter auch so oft zu sehen Gelegenheit hatte, so ging eine ganze Zeit lang sein bloßes Denken dahin, den Unterschied zwischen sich und einem solchen Tiere, das geschlachtet wird, auszumitteln. Er stand oft stundenlang und sah so ein Kalb mit Kopf, Augen, Ohren, Mund und Nase an und lehnte sich, wie er es bei fremden Menschen machte, so dicht wie möglich an dasselbe an, oft mit dem törichten Wahn, ob es ihm nicht vielleicht möglich würde, sich nach und nach in das Wesen eines solchen Tieres hineinzudenken. Es lag ihm alles daran, den Unterschied zwischen sich und dem Tiere zu wissen. Und zuweilen vergaß er sich bei dem anhaltenden Betrachten desselben so sehr, dass er wirklich glaubte, auf einen Augenblick die Art des Daseins eines solchen Wesens empfunden zu haben. Kurz, wie ihm sein würde, wenn er zum Beispiel ein Hund, der unter Menschen lebt, oder ein anderes Tier wäre. Das beschäftigte von Kindheit auf schon oft seine Gedanken. Und da er sich nun den Unterschied zwischen Körper und Geist gedacht hatte, so war ihm nichts wichtiger, als zugleich irgendeinen wesentlichen Unterschied zwischen sich und dem Tiere aufzufinden, weil er sich sonst nicht überreden konnte, dass das Tier, welches ihm in seinem Körperbau so ähnlich war, nicht ebenso wie er einen Geist haben sollte. Und wo blieb nun der Geist nach der Zerstörung und Zerstückelung des Körpers? Alle die Gedanken von so viel tausend Menschen, die vorher durch die Scheidewand des Körpers bei einem jeden voneinander abgesondert waren und nur durch die Bewegung einiger Teile dieser Scheidewand einander wieder mitgeteilt wurden, schienen ihm nach dem Tode der Menschen in eins zusammenzufließen. Da war nichts mehr, das sie absonderte und voneinander trennte. Er dachte sich den übrig gebliebenen und in der Luft herumfliegenden Verstand eines Menschen, der bald in seiner Vorstellungskraft zerflatterte. Und dann schien ihm aus der ungeheuren Menschenmasse wieder eine so ungeheure, unförmliche Seelenmasse zu entstehen, wo er immer nicht einsah, warum gerade so viel und nicht mehr und nicht weniger da wären. Und weil die Zahl ins Unendliche fortzugehen schien, das Einzelne endlich fast so unbedeutend wie nichts wurde. diese Unbedeutsamkeit, dies Verlieren unter der Menge war es vorzüglich, was ihm oft sein Dasein lästig machte. Nun ging er einmal eines Abends traurig und missmutig auf der Straße umher. Es war schon in der Dämmerung, aber doch nicht so dunkel, dass er nicht von einigen Leuten hätte gesehen werden können, deren Anblick ihm unerträglich war, weil er ihnen ein Gegenstand des Spottes und der Verachtung zu sein glaubte. Es war eine nasskalte Luft und regnete und schneierte durcheinander. Seine ganze Kleidung war durchnetzt. Plötzlich entstand in ihm das Gefühl, dass er sich selbst nicht entfliehen konnte. Und mit diesem Gedanken war es, als ob ein Berg auf ihm lag. Er strebte sich mit Gewalt darunter emporzuarbeiten, aber es war, als ob die Last seines Daseins ihn darniederdrückte. Dass er einen Tag wie alle Tage mit sich aufstehen, mit sich schlafen gehen, bei jedem Schritte sein verhasstes Selbst mit sich fortschleppen musste. Sein Selbstbewusstsein mit dem Gefühl von Verächtlichkeit und Weggeworfenheit wurde ihm ebenso lästig wie sein Körper mit dem Gefühl von Nässe und Kälte. Und er hätte diesen in dem Augenblick ebenso willig und gerne wie seine durchnetzten Kleider abgelegt, hätte ihm damals ein gewünschter Tod aus irgendeinem Winkel entgegengelächelt. Dass er nun unabänderlich er selbst sein musste und kein anderer sein konnte, dass er in sich selbst eingeengt und eingebannt war, das brachte ihn nach und nach zu einem Grade der Verzweiflung, der ihn an das Ufer des Flusses führte, welcher durch einen Teil der Stadt ging, wo dasselbe mit keinem Geländer versehen war. Hier stand er zwischen dem schrecklichsten Lebensüberdruss und der instinktmäßigen, unerklärlichen Begierde fortzuatmen, kämpfend eine halbe Stunde lang, bis er endlich ermattet auf einem umgehauenen Baumstamm niedersank, der nicht weit vom Ufer lag. Hier ließ er sich noch eine Weile gleichsam der Natur zum Trotz vom Regen durchnetzen, bis das Gefühl einer fieberhaften Kälte und das Klappern seiner Zähne ihn wieder zu sich selbst brachte und ihm zufälligerweise einfiel, dass er den Abend bei seinem Wirt, dem Fleischer, frische Wurst zu essen bekommen würde und dass die Stube sehr warm geheizt sein würde. Diese ganz sinnlichen und tierischen Vorstellungen frischten die Lebenslust in ihm aufs Neue wieder an. Er vergaß sich, so wie er sich nach der Hinrichtung der Missetäter vergessen hatte, ganz als Mensch und kehrte in seinen Gesinnungen und Empfindungen als Tier wieder heim. Als Tier wünschte er fortzuleben. Als Mensch war ihm jeder Augenblick der Fortdauer seines Daseins unerträglich gewesen. Allein, wie er sich schon so oft aus seiner wirklichen Welt in die Bücherwelt gerettet hatte, wenn er aufs Äußerste kam, so fügte es sich auch diesmal, dass er sich gerade vom Bücherantiquarius die Wielandsche Übersetzung vom Shakespeare liehe. Und welch eine neue Welt eröffnete sich nun auf einmal wieder für seine Denk- und Empfindungskraft. Hier war mehr als alles, was er bisher gedacht, gelesen und empfunden hatte. Er las Macbeth, Hamlet, Lear und fühlte seinen Geist unwiderstehlich mit emporgerissen. Jede Stunde seines Lebens, wo er den Shakespeare las, ward ihm unschätzbar. Im Shakespeare lebte, dachte und träumte er nun, wo er ging und stund. Und seine größte Begierde war, das alles, was er beim Lesen desselben empfand, mitzuteilen. Und der Nächste, dem er es mitteilen konnte und welcher Gefühl dafür hatte, war sein Freund Philipp Reiser, der in einer abgelegenen Gegend der Stadt wohnte, wo er sich eine neue Werkstätte angelegt hatte und Klaviere zimmerte. Dabei sang er noch immer im Chore mit, aber nicht in dem, worin sich Anton Reiser befand. Sie waren also durch ihre äußeren Verhältnisse eine lange Zeit, ungeachtet ihrer ersten vertrauten Freundschaft, voneinander getrennt worden. Nun aber, da Anton Reiser seinen Shakespeare unmöglich für sich allein genießen konnte, so wusste er zu keinem Bessern damit zu eilen als zu seinem romantischen Freunde. Diesem nun ein ganzes Stück aus dem Shakespeare vorzulesen und auf alle dessen Empfindungen und Äußerungen dabei mit Wohlgefallen zu merken, war die größte Wonne, welche Reiser in seinem Leben genossen hatte. Sie widmeten ganze Nächte zu dieser Lektüre, wo Philipp Reiser den Wirt machte, um Mitternacht Kaffee kochte und Holz im Ofen nachlegte. Dann saßen sie beide bei einer kleinen Lampe an einem Tischchen und Philipp Reiser hatte sich mit langem Hals herübergebeugt, so wie Anton Reiser weiterlas. Und die schwellende Leidenschaft mit dem wachsenden Interesse der Handlung stieg. NDR Kultur